Man sollte zumindest mal jemand den Advocatus Diaboli spielen. Sven, ja. Ein uralt Student. Das kann doch nicht sein, dass man die Kritik des Determinismus einfach so widerspruchslos durchkriegen muss. Von irgendwas sind wir doch bedingt oder bestimmt oder beeinflusst. Das kann man doch nicht durchstreichen. Ich muss ja die Frage an mich selber richten. Ja, na gut, jemand wurde hier. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sprachen Sie davon, dass das Wort Aggressionstrieb eine Worthülse ist und nichts Reales dahinter steckt. Wenn ich jetzt von Menschen weggehe, dann finde ich dieses Wort auch im Tierreich. Wir sprechen manchen Tieren einen höheren Aggressionstrieb zu, anderen einen geringeren. Das hätte also auch keinen Sinn. Man geht in der Zucht von Hunden sogar her und züchtet besonders aggressive Rassen und besonders nicht aggressive Rassen. Das hätte dann alles keinen Sinn, denn wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es ja keinen Aggressionstrieb. Wenn es aber im Tierreich so etwas wie einen Aggressionstrieb gibt, dann kann ich persönlich mir sehr wohl vorstellen, dass ich nach so etwas beim Menschen auch Ausschau halten muss, denn so weit, glaube ich, sind die auch nicht auseinander. So, ich muss ja gestehen, dass ich mich mit den Viechern nicht so auskenne. Vielleicht gibt es da sogar sowas. Ich weiß es nicht. Ich beschränke mich einfach auf die Widerlegung der Existenz der Kategorie Aggression beim Menschen. Überlegen Sie sich mal Folgendes. Krieg, wenn einer eine Aussage trifft. Krieg ist eine Form von Aggression. Was für eine gedankliche Leistung hat man da erbracht? Wenn man sich vernünftigerweise mit Krieg beschäftigen würde, welche Frage würde man stellen? Oder ein Aufmerker. Wenn man sagt, Krieg ist eine Form von Aggression oder Gewalttätigkeit, da würde ich ja erstmal sagen, das ist ja eine unglaubliche Erkenntnis. Das hätte man ja kaum gedacht, dass es im Krieg gewalttätig zugeht. Da hat man ja erst einmal den Krieg ununterscheidbar gemacht von allen anderen Handlungen, wo es auch gewalttätig zugeht. Ehefrau verprügeln, eine Revanche faul auf dem Fußballplatz, wenn Kinder sich mit der Schaufel im Sandkasten prügeln. Da hält man also das, sagen wir mal, das allerunbestimmendste äußere Moment. Alle diese Handlungen sind dadurch gekennzeichnet, dass dabei Gewalt gegen andere Menschen ausgeübt wird. Das hält man für die wesentliche Bestimmung der Sache. Wenn man jetzt mal fragen würde, Krieg, was ist das? Da wäre ja wirklich das Langweiligste zu sagen, da schau her, da wird Gewalt ausgeübt. Welche Fragen würde man vernünftigerweise stellen? Wer? Mit welchen Mitteln? Wozu? Da würde man ganz schnell drauf kommen, das Subjekt des Krieges ist nicht etwa der Mensch, sondern das Subjekt des Krieges ist der Staat. Und er führt Krieg mit Kriegsmitteln, mit sachlichen Kriegsmitteln und durch menschliches Kriegspersonal. Das sind auch Menschen. Die sind dann in der Rolle als Kanonenfutter unterwegs. Und dann würde man fragen, ja, warum führen denn Staaten Kriege? Die führen sie bekanntlich gegen ihresgleichen, nämlich gegen staatliche Souveräne, mit deren Interessen in der Welt sie in die Quere kommen, sodass eine Situation aufgetaucht ist, wo mein eigenes staatliches Souveränitätsinteresse sich nur realisieren kann, wenn es die anderen gewaltsam in die Schranken weist, wenn es nämlich gewaltsam die Souveränität anderer Staaten dadurch angreift und im Idealfall zerstört, dass es dessen Machtmittel zerstört. So. Das leistet aber jetzt, wenn man jetzt aber sagt, Krieg ist eine Form von Aggression, dann sind alle diese vernünftigen Elemente des Wer, mit welchen Mitteln und vor allem zu welchem Zweck getilgt. Und das ist nochmal die Bebilderung einer Nonsenskategorie, nämlich einer Tendenz zur Gewalt, die gar keinen Zweck kennt. Umgekehrt ist Gewalt immer ein Mittel, ob es für staatliche Zwecke ist, ob es im privaten menschlichen Verkehr ein Mittel ist, ist beispielsweise bei der Vergewaltigung, ob es ein Mittel ist, ein Mittel ist, um sich an den Verantwortlichen zu rächen, die für das Versagen, für das Zunichtemachen der Schulkarriere verantwortlich war, wie beim Amoklauf. Gewalt ausüben kommt überhaupt niemals als Zweck vor. Und diese Verkehrung, Gewaltausübung als Zweck, das ist der theoretische Fehler der Aggressionstheorie. Dann habe ich Gewaltausübung als Zweck und dann ist es eigentlich ziemlich egal, dann suche ich mir ein Opfer, wo ich diese zweck- und grundlose Gewalt austrug. Und deswegen ist der Fehler nicht erst am Aggressionstrieb. Der theoretische Fehler ist bereits in der Aggressionskategorie selber angelegt. Kann ich da mal kurz einsteigen? Also die Staaten haben zwar Zwecke, also die verfolgen irgendwelche Machtinteressen, die Ausdehnung ihres territorialen Gebiets, irgendwelche Rohstoffe, das ist klar. Aber wie bringen diese Leute dann, also die Regierungen dann, das sogenannte Kanonenfutter dazu, aggressive Akte zu vollbringen? Das ist doch dann auch interessant. Ich halte die Frage für falsch, nämlich die Kennzeichnung des gehorsamen Soldaten als Vollbringer aggressiver Akte. Was machen wir wieder vernünftigerweise? Man guckt sich die Bewusstseinslage des Kanonenfutters an. Und das normale Kanonenfutter ist entweder begeistert für den Kriegsherrn oder macht, weil sich das gehört, mit oder unterwirft sich notfalls den Befehl, aber immer mit subjektiven Kalkulationen. Und wenn ich einmal an der Front stehe, ja, dann ist das überhaupt das Mittel für mein individuelles Überleben, dass ich umgekehrt möglichst viele Feinde umbringe. Aber niemals bin ich aggressiv, sondern umgekehrt, ich setze das in Vollzug, was mir antrainiert worden ist in meiner Funktion als Soldat. Jetzt wieder dazu, Aggression zu sein, macht jetzt wieder den ganzen Inhalt der Handlungen und die ganzen Zwecke, die die Subjekte verfolgen, macht sie wieder theoretisch tot und betrachtet wieder das Soldatspiel als Form einer inneren Tendenz namens Aggression. Von da vielleicht war das ja bei ihm nur noch eine schlechte Sprachgewohnheit, die sie mitgeschleppt haben. Mag sein, aber besser sollte man nie mehr dazu Aggression sagen, da zeugt man nur Missverständnis. Und denken Sie dann auch nicht, dass bestimmte Leute aggressiver sind als andere? Wenn Sie damit gesagt haben wollen, dass jemand den Schluss gezogen hat, systematisch seine Interessen unter Anwendung von Gewalt durchzusetzen, das mag sein. Dann habe ich das als Programm, aber dann habe ich wiederum die Gewalt als Mittel im Rahmen eines Selbstbehauptungsprogramms konzipiert. Da betätigt sich nicht wieder eine inhaltsleere Tendenz namens Aggressivität. Also meiner Meinung nach ist das Problem ja eigentlich nicht, dass man überhaupt versucht, sowas wie Aggressionstriebe oder Intelligenz oder also Konstrukte zu postulieren, sondern das Problem liegt wirklich in der tautologischen Erklärung. Also dass man versucht, aggressives Verhalten wirklich weil es ja doch, also in der Masse würde ich sagen, in der Psychologie so ist, dass sie eigentlich zu völlig banalen und trivialen Aussagen, glaube ich, kommt. Überraschend, also sozusagen was Neues und Innovatives wäre es, wenn man sagen würde, man könnte irgendwie zum Beispiel durch eine Operationalisierung könnte man sagen, man kann jetzt sowas wie einen Aggressionstyp messen, unabhängig davon, ob es den tatsächlich gibt, sondern man sagt, das ist ein Konstrukt. Und würde dann sagen, Leute, die den Aggressionstrieb haben, die tendieren dazu, Speiseeis mit dem Geschmack Erdbeer zu kaufen. Das wäre mal was Innovatives. Das Problem ist eben einfach tatsächlich diese tautologische Erklärungsweise. Ich würde die beiden Fehler nicht gegeneinander ausspielen. Das eine ist die tautologische Verdoppelung, aber das Ding, was verdoppelt wird, ist schon ein gedanklicher Fehler, den ich eben dargestellt habe. Nämlich einer Sache, einem zweckbestimmten Handeln, den Zweck rauben. Und das tut die Kategorie Aggression. Also meiner Meinung nach ist es nicht unbedingt so, dass sie zwangsläufig den Zweck raubt. Man kann dennoch die Haltung haben, dass der Aggression im Zweck zugrunde liegt. Nur kann man eben pragmatisch in der Wissenschaft sagen, ich schneide jetzt hier mal die Erklärungskette ab und versuche einfach einen Oberbegriff zu finden, weil ich dadurch vielleicht besser etwas vorhersagen kann. Also ja. Das kann auch eine pragmatische Eine komische Pragmatismus, die mit falschen Abstraktionen arbeitet, wo der Erklärungsgegenstand gedanklich in die Ecke gebracht wird. Gegen so eine Sorte Pragmatismus wählt. Und was die Psychologen mit den Vorhersagen haben und dem Steuern, da komme ich gleich im zweiten Teil noch drauf. Und ich finde das, es wäre Innovation, sagen wir so, das ist ja gerade das Innovative an der Psychologie, dass ihre eigenen Selbstzweifel das Schwungrad sind auf der Basis ihres falschen Erklärungsmodus und auf der Basis von lauter logisch fehlerhaften Kategorien wie Aggression, Motivation und so weiter, quasi, dass die als ewiges Schwungrad zur Produktion neuer, innovativer Erklärungen fungiert. Nur, es kommt nie was Gescheites raus. Weil man sich nämlich davon nicht trennen will. Man ist ja auch Psychologie. Und da würde ich, wie gesagt, nicht sagen, der ganz schlimme Fehler ist die Tautologie und das mit den falschen Abstraktionen. Das können wir nicht nur nachsehen, sondern das kann man sogar als Basis zur Gewinnung von Erkenntnis benutzen. Nee, so eine Kategorie wie Aggression, die ist weder verbesserungsfähig noch verbesserungswürdig. Und deren geistigen Fehler meine ich benannt zu haben. Ich will das aber jetzt nicht nochmal sagen. Es könnte ja sein, dass einer, der hier sitzt, der Zuhörer das besser klar machen kann als ich. Will jemand vielleicht noch einen weiteren Versuch machen? Weil ich konnte jetzt nur wieder dasselbe Zeug erzählen, das wäre ein bisschen unproduktiv. Ja, aber es gibt doch eigentlich genug Zwillingsforschungen, die sagen, dass es doch irgendwie biologische Hintergründe geben muss, einfach. Welcher Logik folgt die Zwillingsforschung? Was stellt die fest? Wie geht die? Ja, dass man, wenn man Zwillinge trennt, voneinander hochzieht, dass sich dieselben Zwillinge entwickeln. Ja, und welche beiden Faktoren sagt sie sind maßgeblich? Das unterstellt sie nämlich dogmatisch. Gen und Umwelt. Ja, und dann kann man immer aus dem Fehlen des einen Umweltschlusses, dann war das andere der Grund dafür. Da ist der deterministische Dogmatismus, es erklärt sich alles aus dem Bedingungsduo, ist die Voraussetzung des Beweises. Da ist der Determinismus unterstellt dabei. Ja klar, wenn es nur zwei Faktoren gibt, Anwelt, Umwelt und Anlage, und wenn man die Zwillinge dann trennt, dann kann ja was wohl nicht ausschlaggebend gewesen sein, das Gen, also es wird, oder umgehen, dann ist es auf die Umwelt zurückzuführen, umgekehrt und wieder. Aber da ist schon unterstellt, was bewiesen werden muss, dass die Biologie der Determinator des geistigen Bewusstseinsinhalts sein soll. Und das Ganze ist wieder eine Unterabteilung eben von Korrelation. Wenn so etwas so häufig vorkommt, dann kann das kein Zufall sein, dann muss die eine Sache der Grund, der kausale Grund für die andere sein. Ist derselbe theoretische Schwindel, wie ich ihn eben schon auseinandergenommen habe, im allgemeinen Teil, nur ein Unterfall davon. Ja, da verwickelt man sich aber in unlös, dann kriegt ein Wille, also es geht nicht. Der Wille ist eigentlich schon doppelt gemoppelt, der ist frei. Wenn ein Wille dadurch gekennzeichnet sein soll, dass er teilweise determiniert und bestimmt ist, ist es kein Wille. Geht nicht. Diese Versuche zu sagen, einerseits bin ich frei und zugleich doch nicht, das geht nicht. Und mit Annahmen will ich gar nicht arbeiten. Und Modellen. Glaube ich nicht. Ich würde ja auch gar nicht sagen, der Wille wäre frei. Ich würde einfach immer nur sagen, den gibt's. Das einzig Spannende am Wille ist sowieso nur, der Willensinhalt, was will der Mensch? Aber dass der Mensch will, das ist ein empirischer Fakt. Den kann man deswegen auch mit theoretischen Herleitungen oder Ableitungen gar nicht beweisen. Jeder, der hier sitzt, der ist ein einziges Zeugnis für die Existenz des Willens. Ich will jetzt niemand zu nahe treten und fragen, welche unbewussten Triebkräfte ihn heute Abend hier hingebracht haben. Ich weiß auch genau, warum ich hier hingekommen bin. Ich bin auch nicht gesteuert. Jeder hat seinen individuellen Grund, vernünftiger, unvernünftiger Natur. Den ganzen lieben langen Tag macht der Mensch nichts anderes. Der denkt, der überlegt, der macht Pläne, der geht ab, der entscheidet, der führt seine Beschlüsse durch, manchmal aber auch nicht. Der versucht sie durchzuführen, trifft auf äußere Hindernisse. Der widerruft seine Willensentschlüsse, die er vorher noch gefasst hat. Aber das, er den ganzen lieben langen Tag denkt und Willen hat. Ja, da bedarf es schon wirklich der verklärenden Anstrengung einer Wissenschaft, theoretisch die empirische Existenz von so einer Sache wie dem Willen in die Ecke bringen zu wollen. Deswegen sind auch alle philosophisch-psychologischen Spekulationen über den Willen so überflüssig wie ein Kopf und leiten immer davon ab, nämlich von der einzig spannenden Frage, was wollen die Leute und wie hat man das zu beurteilen? Und das heißt nicht, wenn die Leute was wollen, dass der Willensinhalt deswegen ein vernünftiger sein müsste. Mit dem Willen ist nicht behauptet, dass die Leute was Vernünftiges wollen täten. Aber dass sie das wollen, was sie tun und was sie im Kopf haben, das sollte man besser nicht bestreiten. Ja. Also kann man dann jedes Verhalten nach Ihrer Ansicht über den freien Willen erklären? Ich würde auch nicht mehr freier Willen sagen, ich würde einfach Willen sagen, weil der Wille ist frei. Gut, also wenn Sie das so definieren, dann könnte man jedes Verhalten über den Willen erklären. Was ist denn jetzt dann beispielsweise mit Leuten, die so Kontrollzwänge haben, ja, die eine Stunde lang schauen müssen, ob in ihrer Wohnung wirklich der Elektroherd aus ist? Will der das? Der will ja das eigentlich nicht. Ja, der hat da eine Stunde Zeitverschwendung, aber er ist irgendwie getrieben, er muss die ganze Zeit schauen, ob er wirklich raus ist und kann jetzt noch eine halbe Stunde draußen lassen. Vielleicht hat der Mensch ja einen doppelten Widerspruch in Willensinhalt im Kopf. Der hat einerseits seinen Tick, seinen Waschzwang. Da müsste man sich jetzt mal genau überlegen, was der sich dabei denkt. Gibt's Verschwendung? Da muss man die Leute fragen. Ist auch kein großes Rätsel, was dieser Reinlichkeitsfanatismus, was man da im Kopf hat. Und zugleich will dieser Mensch sich von diesem Tick emanzipieren. Und da hat er einen Kampf zweier Linien im Kopf. Aber alles läuft dem Willen ab. Habe ich ein ganzes Kapitel zugeschrieben, in diesem Diskussionsexkurs, weil das an der Stelle immer kommt, Süchte und so weiter eingehe. Süchte, Pathologien und Phobien. Da kommt immer raus, der Mensch wird nicht von etwas getrieben, was außerhalb und über ist, sondern wenn er von etwas getrieben ist, dann ist es immer das Werk seines Willensinhaltes, sehr oft von ziemlich verrückten Willensinhalten. Aber auch ein verrückter Willensinhalt ist ein Willensinhalt. Deswegen ist es ja immer so komisch, dass die Psychologie immer ausgerechnet, wenn die Leute was wollen, was gesellschaftlich nicht anerkannt ist oder was gar verrückt ist, da schließen sie immer drauf, ja, dann muss der Mensch von was anderem getrieben worden sein als von seinem Willen, weil so etwas kann man doch eigentlich gar nicht wollen. Umgekehrt, wenn sie alle möglichen Sachen machen, die gesellschaftlich anerkannt sind, wo ich sagen würde, die sind objektiv verrückt, da kommt nie im Leben jemand drauf, jemand zu sagen, du bist fremdgesteuert. Dann haben die Leute immer frei entschieden. Mein schon. Wer nach der Bedingtheit fragt, der sagt, das Wesen des Willens besteht darin, dass er durch andere Umstände erzeugt, bestimmt determiniert ist. Wenn ich nach Bedingtheit frage, dann ist es ja nicht gleich, dass ich dann daraus schließe, dass ich nach dem Wesen frage. Dann sage ich, der Willensinhalt ist eigentlich gar nicht der meinige, sondern es ist das Werk von Faktoren, immer nur der Äußeren, die ihn in mir hervorgerufen haben. Aber ein Wille, der nicht gesetzt ist vom Subjekt, sondern der darin besteht, dass ich das Ausführungsorgan von Kräften bin, jenseits von Willen und Bewusstsein ist kein Wille. Das geht nicht. Geht nicht zusammen zu denken. Wille und Bedingtheit gehen nicht zusammen. Na, also reden Sie eigentlich doch an der Frage nach der Freiheit fest, auch wenn Sie es nicht zugeben wollen. Das ist eine Vokabelfrage. Ich sage nur, das ist eigentlich doppelt gemoppelt. Den Willen gibt es. Jetzt noch den Zusatz zu machen, der ist frei. Ja, der setzt seine Zwecke. Manchmal kann man dazu sagen, der ist frei. Aber ein Wille, der nicht das definiert und bestimmt, was er will, ist kein Wille. Sagen Sie manchmal freier Wille dazu, das ist mir jetzt an der Stelle egal. Und deswegen gibt es jemanden, wie man an jedem sehen kann, der hier rum sitzt. Aber wie gesagt, das widerspricht sich. Ich meine es gerade, deswegen mache ich es nicht zum 17. Mal. Ich habe es in 4 Varianten versucht zu sagen, ein Wille, ich will was, dessen Wesen die Gesteuertheit ist durch Umstände außerhalb von mir, dieses kein Wille, das bin ja gar nicht ich. Ich bin das Ich, die abhängige Variable von Umständen außerhalb von mir. Besser kann ich es nicht sagen. Vielleicht nochmal ein anderer. Deswegen gibt es auch nicht ein bisschen Wirkung, ein bisschen Bestimmtheit. Und auch alle Phänomene von Phobien, selbst bis hin zu den Insassen, die unsere verrückten Anstalten bevölkern, würde immer darauf führen, da waltet der Wille. Wie, ist die spannende Frage. Könnte man nicht gutwillig, also diese Bedingtheit halt verstehen, also wenn jemand sagt, dahin Bedingtheit, könnte man ja sagen, der Wille ist bestimmt durch das, was er weiß. Also man weiß etwas, ja. Deswegen handelt man so und so, deswegen will man es. Ja, aber dann liegt der Willensinhalt voll in meinem Kopf. Ja, dann würde ich, ist es ja mit determinierten Nein, nein, nein, nein. Nee, das wäre schon. Die sagen ja immer innere und äußere Ursachen, die jenseits von Willen und Bewusstsein liegen. Deswegen das Feed ist, ich würde ja vorbinden, weil ich, der Inhalt des Handelns bestimmt sich durch den Willensinhalt. Aber da jetzt ein Determinationsverhältnis draus zu machen, das macht ja quasi aus dem, was den Willen immanent ist, sein Inhalt, ein Verhältnis von zwei Dingen, wo das eine das andere erzeugt. Deswegen ist es wieder schräg, den Willen als Determinationsverhältnis konstruieren zu wollen. Würde ich nicht gut. Nee. Aber auf solche Fragen muss man gefasst sein. Von Leuten, die das verteidigen, sollte man deswegen auch ein bisschen die Kleinigkeiten mal durchstellen. Und sowas wie Rationalisierung gibt es dann auch nicht. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe das gemacht, weil, und gibt dann irgendeine Erklärung ab, und er ist voll davon überzeugt, dass es der Grund war, den er angegeben hat. Im Grunde genommen könnte man aber auch sagen, betrachte das mal so und so, das könnte auch noch andere Gründe haben. Ja, dann würde ich sagen, wieder, dass man selber an seine Lügen glaubt, kommt oft davor, aber ist wieder ein Phänomen, was sich ganz im Wirren Bewusstsein abspielt. Wenn Sie das mit Rationalisierung gemeint haben. Aber es ist wieder kein Beweis dafür, dass ich kein Bewusstsein davon hätte. Ich glaube an mein eigenes Zeug. Aber ich bin nicht jetzt plötzlich bestimmt, mein Denken durch Umstände, um die ich nicht weiß. Ich kann nämlich sie interessiert vergessen. Insbesondere unangenehme Sachen. Es ist ein Werk des Verstandes, diese Sachen wegzuschieben, nicht dran zu denken. Hat aber nichts mit dem Unbewussten zu tun. Das nenne ich interessiertes Vergessen. Sollte man den Freud nicht so wohlwollend da wieder rückübersetzen wollen. Der hat was ganz anderes drauf. Aber das will ich heute Abend nicht machen. Ja, aber wie kommt es denn dann, dass in der heutigen Zeit so viele junge Leute Amokläufer sein wollen? Das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen. Selbst wenn man vielleicht sagt, okay, die Entscheidung ja. Ja, da muss man einfach die Bewusstseinslage durchdenken, die Dokumente, die der Erfurter Täter hinterlassen hat, da lässt sich da rekonstruieren, was der im Kopf hatte. Lauter falsche Urteile über die Schule, falsche Rückschlüsse und Folgerungen, dass er aus der Schule rausgeschlossen ist, ein Recht auf Wiederherstellung seiner verletzten Ehre und was sich da alles zusammengebraut hat, kann man alles wunderbar in einem Buch von Fred Hüsken nachlesen, davon wird immer auch, weil es derselbe Verlag ist, hinten wird da Werbung für gemacht. Und der Fall Erfurt und die Schulgewalt. Ich habe es in der Fußnote auch mal ein bisschen erwähnt. Nur, der Amoklaufer wird nicht getrieben, sondern der hat sich selber ein geistiges Rache- und Ehre-Wiederherstellungsprogramm gestrickt. Und da muss man dessen einzelne Bestandteile mal gucken. Und ja, da kommt man halt darauf, dass das ziemliche Fehlurteile sind über das, was Schule ist, was Schüler sind, was Lehrer drauf haben und so weiter. Wie, ja, wie kommen Sie da drauf, dass das beeinflusst ist? Weil, dass ich eine Meinung gefunden habe, die ganz sicher beeinflusst ist von der Zeit. Woher wissen Sie, dass es Einfluss gibt? Da würden Sie wieder sagen, hier, heute Abend, typischer Beispielsfall von Einfluss. Wenn ich nachher aus dem Saal gehe und sage, das deterministische Denken, was die Psychologie kennzeichnet, ist ein einziger Fehler. Dann ist das in der Logik zurückzuführen auf den Einfluss, den mein Vortrag auf das Publikum hat. Ne? Weil das kann doch wohl kein Zufall sein. Vorher dachte ich so und hinterher andersrum. Also war diese Rede von diesem Menschen die Causa, die Ursache, der Faktor, der Einfluss, der mich zu einem anderen Denken gebracht hat. Würde ich sagen, Pustekuchen. Dass Sie jetzt möglicherweise anders denken, da ist meine Rede, mein Vortrag eine Grundlage für, noch nicht mal eine notwendige. Erstens hätten Sie auch selber drauf kommen können und anlässlich meines Vortrags haben Sie sich eine Auffassung gemacht. Aber diese Auffassung hat nicht die Zwingkraft, Sie dazu zu bewegen, den Fehler einzusehen. Sie hätten auch genauso gut an ihrer alten Auffassung weiterdenken können. Sie hätten versuchen können, eine Kombination zu strecken, wie die Kommilitonin dort, die versucht, bedingt nach Philipp zusammenzukriegen. Aber wenn Sie eine Willensänderung vollziehen, ja, dann ist das doch ein Werk der tätigen, geistigen Auseinandersetzung mit dem Inhalt, der Ihnen heute Abend dargeboten wurde, aber nicht einfach eine Wirkung, die getrennt von ihrem Bewusstsein sich in ihrem Kopf unbewusst und heimlich da geltend gemacht und abgespielt hat. Keiner behauptet, dass sie irgendwie getrennt ist und durch irgendein geheimnisvollen Zauber plötzlich entsteht. Ja, sonst geht ja Beeinfluss geht nur so. Also entweder entscheide ich, von was ich mich beeinflussen lasse, dann ist Einfluss wieder weg. Oder aber ich entscheide. Bei Einfluss ist nichts anderes als eine Wirkungsvokabel. Es gibt überhaupt keine Einflüsse. Es gibt alle möglichen Instanzen, die versuchen, Einfluss zu nehmen. Ob was draus wird, hängt vom Willen und der geistigen Lage der Adressaten ab. Also mich könnte man ja 48 Stunden lang der politischen Propaganda zieht in den Krieg für Deutschland aussetzen. Und 84 Jahre lang, da käme nie was raus. Da wäre ich absolut einflussresistent. Und das liegt an meinem Willen. Und nicht an einem Gehen. Also Einfluss haut immer nur dahin, dann ist es keiner mehr, wenn ich mir die dargebotenen Gründe einleuchten lasse. Und dazu gibt es keine Notwendigkeit. Der Wille des Menschen ist so frei, auch die besten Argumente nicht annehmen zu wollen. Deswegen sehe ich auch immer so hilflos aus. Obwohl ich mir immer so Mühe gebe. Lass das mit dem Aggressiv mal durchgehen. Jetzt, wir übersetzen das mal wohlwollend. Ne, dass immer wenn sie das nicht kriegen, dann plärren sie rum, beschmeißen die Mutter mit Essen und machen Lärm. Das haben sie jetzt gemeint mit Aggression. Ne? Auch da merkt man, dieses Kind von wegen unbewusst verfolgt einen Zweck. Auf der Basis seiner sehr bescheidenen Mittel, sich gegen die absolute Abhängigkeit von seinen Eltern durchzusetzen. Das weiß, es kann die Eltern ein bisschen ärgern, Aufmerksamkeit erwecken, wenn es jetzt ein bisschen randaliert. Nichts unbewusst. Ein sehr bewusst eingesetztes Kind in dieser Erpressungsmittel. Diese Gewohnheit muss sich schon zulegen. Es gibt auch brave Kinder. Also da gibt es einen Entschluss schon zu. Unbewusst, man kann gar nicht unbewusst ein Erpressungsprogramm schlagen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass das Kind irgendwie Körperfunktionen verrichten muss. Die setzt es ja gezielt ein. Da waltet auch eine kindliche Absicht. Man soll die Absicht und den Willen der Kleinen nicht unterschätzen. Da kann so mancher Vater und Mutter kann davon einen Leitungsgibt entwickeln. Man sollte sich immer mit entschuldigen damit, sie sind so klein, wenn sie etwas Blödes wollen. Haben wir auch schon kritisiert. Was Konkretes, wenn es anfängt zu planen. Bitte? Das Kind will was Konkretes, wenn es anfängt zu planen. Ja, immer. Ja, manchmal hat es ja auch Schmerzen. Oder? So, jetzt habe ich ja tatsächlich alle Argumente wieder abgerufen, die normalerweise kommen. In der ersten Abteilung. Gibt es, kann man nicht doch irgendwie ein bisschen die Determinationsthese der Psychologie retten? Es ist, glaube ich, nichts übrig geblieben, oder? Wenn ich da nicht alles täusche. Wer noch ein paar andere Argumente, die mir entgegengetreten sind, wo die Determinationsthese zu retten lesen will, der, wie gesagt, der liest da mal den Diskussionsteil. Das macht einen wesentlichen Teil aus, zu sagen, aber Sie von links und rechts, aber Sie können doch einfach nicht in Abrede stellen, dass das menschliche Handeln doch zumindest teilweise ein bisschen bedingt ist. Und dann kommt alles von Geisteskranken bis zu Kleinkindern. Und deswegen war ich auch schnell in meinen Antworten, weil ich das mir alles schon mal durchgedacht habe. Gerne, ich habe, es steht auch vorne im Buch im Vorwort meine E-Mail-Adresse, die rücke ich natürlich auch so raus. Ne? Ich beantworte sowieso jede E-Mail, manchmal dauert es länger, weil ich gleichartige sammle, aber es kriegt jeder eine Antwort. Die stimmt zwar manchmal nicht unbedingt zufrieden, aber ich gebe mir Mühe. Darf ich denn jetzt den zweiten Teil anfangen? Was nicht heißt, wenn jetzt im Nachhinein jemand noch ein schlagender Einwand kommt zur Rettung des Determinismus, dass er ihn nicht erheben dürfte. Ne? Ansonsten würde ich sagen, ist jetzt erst einmal das Diskussionsbedürfnis zu Punkt 1 gestillt. Ist das richtig? Ich habe noch eine Verständnisfrage. Ja. Und zwar ist bei dir dann immer Determination, das ist immer das Gleiche wie Bedingungen und Einfluss. Ja. Achso, okay. Nur eine andere. Weil ich glaube, das ist hier irgendwie oft, oder mir kam so vor, als wäre oft Bedingungen oder Einfluss so verstanden wurde wie also Grund. Und das ist dann also einfach eher so, dass ich jetzt hierher komme und es dadurch bedingt, dass ich das in so einer Zeitung gelesen habe. Das heißt aber nicht, dass die Zeitung mich dazu gezwungen hat, sondern das ist halt der Grund. Aber das halt, weil Grund heißt ja nicht, dass jeder, der die Zeitung liest, dann hierher kommt. Nee, der Grund liegt in deinem Interesse. Und die Grundlage der Bedingung war, dass du es in der Zeitung gelesen hast. Und was du daraus gemacht hast, aus der Info, war dein Ding. Aber ist der ganze Grund, dass du hier kommst, dein Interesse an der Sache. Wenn du jetzt sagst, wenn ich es nicht in der Zeitung gelesen hätte, dann, bitte? Das Interesse wäre nicht zustande gekommen. Ja, und das ist eine Bedingung. Ja. Durch die Bedingung, dass diese Zeitung. Ja, das ist eine Bedingung. Aber aus der Bedingung ergibt sich nichts. Merkt man? Bedingung heißt Bedingtheit. Oder ja, aber aus der Bedingtheit, die ist nicht causa, die erzeugt nichts. Nur für den, der ein Interesse hat, ist die Bedingung, ein Argument heute Abend zu kommen. Deswegen erzeugt die Bedingung kein Verhalten. Da muss man halt sauber, das lässt sich alles so wunderbar schon beim Hegel nachlesen, die Kategorien Ursache, Grund und Bedingung scheiden und möglich. Ich erkläre es meinen Studenten immer an der Stelle so, überlegt euch mal, wenn man Fußball spielen will. Was braucht es dazu? Svenja, kennst du das nicht noch? Was braucht es dazu? Was braucht das Fußballspielen? Fußball, Feld, Tor, paar Mitspieler. So, nur ergibt sich aus diesen Bedingungen irgendwas? Nie im Leben. Wenn es keinen gibt, der Fußball spielen will, folgt aus diesen Bedingungen überhaupt. Nur der Zweck, Fußball zu spielen, bezieht sich auf die Voraussetzungen als sein Mittel. Aber die Voraussetzungen sind pure, nichts begründende Mittel zur Realisierung. Die braucht es unbedingt. Ohne Ball kann Fußball spielen. Aber deswegen ist nicht die Existenz des Balles der Grund fürs Fußballspielen. So kann man das auch sagen, Kleinkind.